1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit kleiner Verspätung melden wir uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auf uns gewartet habt. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Völlig egal. Über was? Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Tanja. Genau. Ganz einfach. Tanja 41. Guten Morgen. Hallo? Guten Morgen. Ja, Tanja, du hörst mich? Ja, ich höre dich. Sehr gut. Was ist dein Thema? Weswegen hast du angerufen, Tanja? Ach, das ist so verzwickt. Ach Gott. Bin auch ein bisschen nervös. Sag mal so eine Überschrift zu dem Thema. Also ich kann keinen Sex machen. Mhm. Also ich habe keine Gefühle. Noch nie gehabt? Gefühle schon, aber ich komme nie, dass ich mal einen Orgasmus bekommen habe. Du hast in deinem ganzen Leben, du bist jetzt 41, noch nie einen Orgasmus gehabt? Ja, nur wenn ich es mir manchmal selber mache. Also noch nicht mit einem Partner zusammen? Nein. Bist du denn in einer Partnerschaft oder bist du verheiratet? Ja, ich bin seit 7 Jahren verheiratet. Mhm. 7 oder 17? 7. 7 Jahre, ja. Mhm. Weiß dein Mann, dass du da große Probleme hast? Ja. Aber es interessiert ihn nicht. Interessiert ihn nicht? Ja. Was sagt er denn, wenn du das mal ansprichst? Ach, er sagt immer, das wird schon. Das sagt er nach 7 Jahren, das wird schon. Mhm. Und wie läuft dann euer Sex ab? Ja, gar nicht. Ach, ihr habt gar keinen Sex miteinander? Nein. Also er will zwar immer, aber ich kann nicht. Ich block ab und ich mach's ihm dann mal so mit der Hand, dass er Ruhe gibt. Mhm. Und da bin ich eigentlich auch zufrieden. Wie lange hattet ihr denn jetzt keinen Sex? Ach, Jahre schon nicht. Jahre schon nicht? Hast du denn überhaupt einmal mal mit ihm, was man so richtig schlafen nennt, gemacht? Ja, so schon mal am Anfang. Aber ich habe immer, wie soll ich sagen, ich habe das für ihn gemacht. Mhm. Du hast also dabei. Ich habe da nur gelegen und habe so getan oder. Und hast nichts dabei empfunden? Ja, nee, gar nichts. Nur kalt. Mit deinem Mann bist du jetzt 7 Jahre zusammen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass du früher auch schon Freunde oder Beziehungen hattest. Genau. Wie war das bei den anderen Männern? Bei den anderen Männern war das so, dass ich auch das nicht wollte, so direkt Sex. Also da war das mehr so mit Petting. Sag ich mal. Mit was? Und das mit Petting. Mit Petting. Mhm. Und das ging wohl am Anfang auch alles gut. Mhm. Aber dann, wie gesagt, waren die Gefühle auch wieder weg. Das hört sich für mich so an, als hättest du wirklich überhaupt keine Lust eigentlich auf Sex mit einem Mann. Absolut nicht, nee. Absolut nicht. Nein. Also, ich hab, ja gut, ich muss ehrlich sagen, vor 7 Jahren, also wo ich geheiratet habe, ich habe immer wieder zu meinem Mann gesagt, ich tu mir doch mal einen Gefallen. Ich sag, gib mir Zärtlichkeit und nicht sofort so immer. Mhm. Rein raus. Ja, mhm. Oder sofort an eine Brüste packen und. Also ich habe mich irgendwie nie, ich habe mich immer gefühlt wie so ein Objekt. Mhm. Würdest du das denn schön finden, wenn ein Mann dich zärtlich berühren würde? Ja. Aber dann so, ich sag mal, am liebsten eine ganze Stunde erstmal im Gesicht. Irgendwie so lieb haben. Erstmal, dass ich merke, dass er mich richtig lieb hat. Mhm. Hast du dieses, Hast du das schon mal mit einem Partner erlebt? Nein. Noch nie? Nein, ich habe das jedem Partner immer erzählt und gesagt, aber trotzdem immer wieder, ich weiß nicht, ob die so geil auf mich sind oder was, keine Ahnung. Ja, die Männer sind ungeduldig, die haben keine Lust in der Regel eine Stunde das Gesicht zu streicheln, die wollen dann zur Sache. Das eben, und deswegen habe ich auch schon so einen Männerhass bekommen. Du hast gerade gesagt, dass du dich schon ab und zu mal selbst befriedigst. Ja. Das heißt, da ist ja ein sexuelles Bedürfnis. Ja, natürlich. Mhm. Ich meine, ab und zu möchte ich ja auch mal so ein bisschen ein gutes Gefühl haben. Aber es ist aber auch selten. Aber wenn, dann muss ich mir auch schon, wer weiß, was für Gedanken machen. Darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn du dich dann selbst befriedigst, an was konkret denkst du, um in eine Stimmung zu kommen? Das ist das Komische. Ich will eigentlich Tätigkeit, aber wenn ich mir das selber mache, dann möchte ich das total hart haben. Ach. Also, dann stellst du dir den Geschlechtsverkehr richtig krass vor? Ja, richtig krass. Richtig krass. Aber ich vom Kopf will ich das nicht, aber dann in dem Moment, wenn ich mir das dann selber mache, stelle ich mir das dann so vor, sonst komme ich nicht. Wenn du jetzt so lange mit deinem Mann zusammen bist und ihr so lange keinen Sex und offensichtlich auch keine Zärtlichkeiten ausgetauscht habt, wie hältst denn du das aus? Ich? Ich halte das locker aus. Ja? Hast du nicht Sehnsucht dann doch mal? Ja, was ich habe, ist Sehnsucht nach Liebe. Nach Zärtlichkeit, nach Liebe, aber nicht nach Sex. Und das ist mein Problem, deswegen verliere ich die Männer am meisten. Ja, aber die Zärtlichkeit und Liebe kriegst du ja bei deinem Partner eben auch nicht zurzeit. Nein, gar nicht. Gibt es da schon mal Gedanken, dass du für dich irgendwie auf andere Männer zubewegen möchtest? Ja, aber ich kann nicht. Ich bin gefangen. Also du bist deinem Freund und deinem Mann noch nie fremdgegangen? Doch. Doch? Wann denn? Eigentlich schon ein Jahr lang, vom Gefühl her. Also mehrere Male hast du es mit einem anderen Mann gemacht? Nein, mit einem. Mit einem Mann, aber schon öfter? Ja. Kann denn dieser Mann dir Zärtlichkeit und so ein Liebesgefühl geben? Nein, der ist genauso. Und warum gehst du dann immer wieder zu diesem Mann? Weil ich die Hoffnung habe. Ich habe ihm auch ein paar Mal gesagt, dass ich das anders will. Ich weiß auch nicht. Sag mal, deine Ehe, was hält dich bei deinem Mann? Er ist für mich wie ein Papa. Wie ein Papa? Mhm. Streitet ihr? Bitte? Nee, kaum. Also wir haben früher gestritten, wo ich ihn noch richtig feste geliebt habe. Aber jetzt, wo ich ihn nicht mehr ganz so feste lieb, nicht mehr. Ja. Ist er auch wesentlich älter als du? Ja, der ist 54. Ja. Also 14 Jahre älter. Aber deine Bedürfnisse gehen in die Richtung, dass du eine große Zärtlichkeit erleben möchtest und Liebe. Ja. Und wenn das alles gegeben ist, habe ich das so richtig verstanden, dann würdest du auch gerne richtigen Sex haben. Ich glaube, ja. Aber so. Also das müsste sich dann so ergeben. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die alle sofort immer drauf wollen. Mhm. Und immer an meine Brüste. Und gerade an der Brüste kann ich das nicht erfahren. Mhm. Ich meine, wenn man sich über solche Sachen Gedanken macht, muss man ja alles bedenken. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du überhaupt wirklich auf Männer stehst? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also eine Sexualität mit einer Frau könntest du dir nicht vorstellen? Nein, auf keinen Fall. Okay. Nee. Muss man ja schon mal abklären. Mhm. Hast du, wenn du so gebremst bist, gerade auch so bei dieser schnellen und vielleicht etwas härteren Sexualität, hast du irgendwann in deinem Leben diesbezüglich schlechte Erfahrungen gemacht? Nein. Also... Ich hatte zwar einen Stiefvater, der hat mich immer ein bisschen so sexuell belästigt, aber er hat mich nicht vergewaltigt oder so, ne? Was hat denn der, wie hat der dich denn sexuell belästigt? Ja, meine Brüste waren damals blau. Blau? Warum? Ja, der hat mich da mal dran gefasst und. Aber siehst du mal, da ist da schon ein ganz klarer Zusammenhang, dass du gar nicht heute gerne von Männern an den Brüsten angefasst werden möchtest, wahrscheinlich wegen der schlimmen Erfahrung damals. Ja, es kann sein, aber wenn ich es nur selber mache, dann fasse ich mir selber an der Brüste, komischerweise. Na gut, dann bist du es ja auch. Das ist ja was anderes. Ach so. Hm. Der Stiefvater, was hat er noch gemacht? Der hat dich fest an... Wie alt warst du übrigens? Das erste Mal 7. Und wie viel Mal gab es das oder wie lange ging das? Ach, das ging von 7 bis 16. So lange? Mhm. Was hat er denn noch? Wie hat er dich denn noch sexuell belästigt? Ja, aber ich war selbst schuld. Ich habe das immer... Ich habe immer gedacht, ich bringe ihn auf den richtigen Weg. Also ich habe immer gesagt, Papa, mach es doch nicht. Und dann hat er auch erst aufgehört. Und was hat denn der Papa in Anführungszeichen noch gemacht, außer die Brüste angefasst? Also der hat mich nicht vergewaltigt. Musstest du ja bei ihm was machen? Nein, ich musste nicht, aber ich habe es dann irgendwann gemacht, damit er Ruhe gibt. Mhm. Also dann war auch Ruhe, dann hatte ich ein paar Tage Ruhe, ne? Hat er dich in deinen Genitalien auch angefasst? Nein. Nee, dann bin ich abgehauen. Mhm. Und dann durfte ich auch abhauen, also... Dennoch ist natürlich... Ja? Ich sag dennoch, ist natürlich in diesem langen Zeitraum, bis 16 Jahre, sagst du, ist da natürlich viel an sexuellen Übergriffen passiert, die einen jungen Menschen extrem prägen. Das Schlimmste war eigentlich, dass ich meine Tür nachts nicht abschließen durfte im Kinderzimmer. Mhm. Weil meine Mutter, ich weiß nicht wieso, ich habe immer gesagt, Mama, ich möchte meine Tür abschließen, weil dann wäre er auch nicht reingekommen nachts. Ach, er kam nachts heimlich zu dir rein? Ja, er kam zu mir rein, aber nicht bis zum Bett hin. Also so. Ich habe das dann so gemacht, dass ich so versucht habe, ich konnte nie irgendwie böse sein auf ihn. Ich konnte nie Nein sagen. Ich habe dann so getan, als ob ich träume, habe mich dann ganz schön umgedreht im Bett und zack, zack, zack war er dann raus. Aber dadurch konnte ich natürlich nächtelang nicht mehr pennen, weil ich immer gedacht habe, Mensch, der kommt immer wieder rein nachher. Verstehe. Und irgendwann war ich dann doch ein bisschen schlauer, weil ich war sehr naiv als Kind. Ja. Naiv und total dumm. Und habe dann gesagt, Mama, darf ich dich noch mal eine Kinderzimmertür abschließen? Und habe gesagt, nein, das gibt es nicht. Die musste immer nicht bald auf sein. Mhm. Und habe heute noch diese Schlafstörung. Ich kann heute noch nicht mehr schlafen. Mhm. Hast du deiner Mutter irgendwann davon erzählt, was da passiert ist? Ja, mit 16. Was hat sie gesagt? Sie wollte mir erst helfen, aber dann hat er das so umgedreht. Und da hat sie mich dann total zur Sau gemacht und hat gesagt, was soll der denn von dir wollen? Guck dich mal an. Hat deine Mutter zu dir gesagt? Mhm. Wie verletzend. Ja. Leben deine Mutter und dein Stiefvater heute noch? Ja. Hast du mit denen noch Kontakt? Nein, ich habe versucht, immer mit meiner Mutter wieder Kontakt und die wollen mich nicht mehr. Tanja, ich bin ganz sicher, da muss man kein Psychologe sein, um das so schon einzuordnen, dass deine jetzigen sexuellen Probleme ganz, ganz eindeutig auf all das zurückzuführen ist. Meinst du, ich habe das irgendwie nämlich abgeschlossen vor ein paar Jahren. Ich glaube, dass man das... Ich habe das einfach verdrängt irgendwie. Ja, aber es funktioniert offensichtlich nicht, weil du so eine große Problem, so viele Probleme mit Sexualität hast. Mhm. Ich glaube, dass es einen ganz engen Zusammenhang gibt. Ich möchte dich deshalb jetzt von meiner Psychologin beraten lassen. Mhm. Glaube auch, dass perspektivisch für dich sehr, sehr dringend eine Therapie richtig und nötig wäre. Was für eine? Ja, genau, was man da genau macht, das wird dir meine Psychologin jetzt gleich sagen, die Sabine. Mhm. Das Ziel muss ja sein, dass du wieder eine freie Sexualität haben kannst für dich. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nochmal so kommt. Domian, ich bin jetzt 41. Ich würde es nicht aufgeben. Ich habe jetzt so viele Jahre ohne Sex alles ausgehalten. Ja, aber du hast in all diesen Jahren ist ja auch therapeutisch nichts unternommen worden. Du hast es versucht, alleine zu schaffen, was ja auch okay ist. Manchmal schafft man das ja auch, aber viele Frauen und Männer, die so eine Erfahrung hinter sich haben, schaffen das nicht alleine. Und mir tut am meisten weh, dass ich mich mit meinem Vater nicht mehr aussprechen konnte. Dass er sich nicht wissen, meinen entschuldigt hat. Er hat mir einfach mal gesagt, so zwischen Tür und Angel irgendwie, Ach, Tanja, du weißt doch, dass ich die Nummer am Arsch gepackt habe. Mhm. Und da habe ich zu ihm noch gesagt, weil ich immer so gutmütig bin, habe ich gesagt, ja, Papa, du hast ja recht, ich habe es vielleicht übertrieben, habe ich noch gesagt, ich bin so blöd. Pass auf, Tanja, jetzt legst du bitte auf und wir rufen dich an und alles weitere klären wir im Hintergrund. Es muss auf jeden Fall was passieren. Du bist erst 41. Ich glaube, dass man da eine ganze Menge noch machen kann und dass du auch diesbezüglich, was diese Thematik anbelangt, irgendwann wieder entspannter leben kannst. Ich bin sehr sicher. Hoffentlich. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen und alles weitere klärt ihr beiden dann im privaten Gespräch, okay? Okay, danke schön. Alles Gute von Herzen, Tanja. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer, wenn ihr hier gerne nicht mehr reden wollt, oder mailt uns domian@wdr.de. Morgen ist Themennacht und morgen heißt unser Thema: Mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Ich möchte gerne mit Leuten reden, aus deren Freizeitspaß plötzlich bitterer Ernst wurde. Zum Beispiel hattet ihr einen Sportunfall oder habt ihr euch wegen eures Hobbys vielleicht hoch verschuldet oder hat euch euer Hobby vereinsamt oder seid ihr krank geworden durch euer Hobby? Gibt es irgendein Unglück, das ihr mit eurem Hobby in Verbindung bringt? Das ist das Thema morgen. Ihr könnt euch sehr gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen und natürlich auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Jetzt geht's weiter mit der Feinthemennacht und hier ist Sandra, die ist 36. Hallo Sandra. Ja, hallo Jürgen. Sandra, um was geht's bei dir? Es geht um dieses nette Thema Krankenhauskeime, aber ich möchte ganz gerne vorab der Maike von gestern Nacht ganz, ganz viele und vor allen Dingen ganz tolle Tage noch wünschen. Das war die erste Anruferin, die leider nicht mehr lange zu leben hat. Genau. Sehr nett, dass du das sagst. Nee, das wünsche ich ihr auf jeden Fall. Mhm. Also bei mir geht's um dieses Jahr, was jetzt durch die Gazetten und die Nachrichten geistert, einfach diese Krankenhauskeime. Ich habe das zum einen, weil ich gelernte Krankenschwester bin, die Entwicklung so ein bisschen selber miterlebt. Mhm. Und zum anderen bin ich extrem auch selbst betroffen. Ach, inwiefern bist du selbst betroffen? Ich hole am besten ein bisschen aus, damit man das vielleicht etwas besser versteht. Ich habe von Kind an eine schwere rheumatische Erkrankung, die leider zu spät erkannt wurde. Mhm. Und so hat man sich, als ich Ende 20 war, dazu entschlossen, mir künstliche Gelenke einzusetzen. Muss man ja normalerweise erst frühestens mit Mitte 60 oder was tut. Kniegelenke? Sollte mit den Kniegelenken losgehen und sich dann weiter vorarbeiten. Und bei dieser Knieoperation habe ich mir selber so einen Keim eingefangen. Die ganze Geschichte geht jetzt mittlerweile seit 8 Jahren und nach gut 50 Operationen habe ich mich in diesem Jahr im April dazu entschlossen, das Bein oberhalb des Knies amputieren zu lassen. 50, ich muss nochmal nachhaken, 50 Operationen wegen dieses Krankenhauskeims. Genau. Das heißt, der hat sich so festgefressen im Bein, im Knie. Der war so tief im Knochen, dass, also es waren jetzt nicht alles große OPs, sondern auch so kleinere Spülungen oder auch ein Verbandwechsel, weil ich hatte zum Teil faustgroße Löcher im Bein und die kann man einfach nicht bei vollem Bewusstsein diese Wunden nicht reinigen, weil das ist einfach zu schmerzhaft. Ich stelle mir aber generell das sehr schmerzhaft vor, wenn man überhaupt so solche Wunden im Körper hat oder am Körper hat. Ja, also es gab Zeiten, da lag ich im Bett und habe mich nicht getraut, auf die Toilette zu gehen, weil ich nicht gewusst habe, wie ich das hinkriegen soll und musste dann aufs Steckbecken gehen. Bevor wir weiter jetzt über deinen Fall sprechen, du bist ja nur auch vom Fach, du bist Krankenschwester. Genau. Das hat sich ja in den letzten Jahren, oder sagen wir ja vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren, ist das so ein großes Thema geworden mit diesem Krankenhauskeim. Früher hat man das gar nicht so oft gehört. War es genauso schlimm und man hat es nur nicht an die Öffentlichkeit gebracht? Wie ist deine Einschätzung? Als ich vor 15 Jahren ungefähr kamen so die ersten Fälle ins Krankenhaus, so dass man das halt erkannt hat, dass diese Keime ein bisschen resistenter sind, hat das aber völlig ignoriert, meiner Meinung nach. Also die Patienten wurden zwar in Anführungszeichen isoliert, aber die kamen in ein normales Zimmer, mussten sie zu einer Untersuchung, wurden sie quer durchs ganze Krankenhaus geschoben. Oder auch, wir sollten zwar mit einem Kittel rein, aber ich bin relativ groß. Dieser Kittel ging mir nur bis oberhalb des Knies. Also wenn ich dann mit der Hose ans Bett gekommen bin, ach, ist nicht so schlimm. Und außerdem wird die Pharmaindustrie in ein paar Jahren da auch was denken, was Gutes gegen erfinden. Und so aber, hat man das. Aber du bist dir sicher, dass das bei der Operation passiert ist und nicht, dass du es dir während des Berufes geholt hast? Es ist möglich, dass man das als Krankenschwester auf der Haut hat, aber darf bei einer Operation nicht in eine Wunde gelangen, weil das dann ja großflächig desinfiziert werden muss. Und es ist direkt nach dieser OP, ich hatte vorab schon auch kleinere Sachen, eben aufgrund der Rheuma-Geschichte, es ist ein paar Wochen nach dieser Prothesenimplantation musste das künstliche Knie schon wieder raus, weil es direkt danach losging und die Wunde danach eigentlich nie wieder geschlossen war. Ja, also kann man wirklich ganz klar sagen, das ist zurückzuführen, mittlerweile weiß man es ja auch, auf bisweilen katastrophale hygienische Zustände in unseren Kliniken. Ja, das habe ich im Prinzip auch nachher erfahren, weil ich habe mich dann irgendwann in dem Krankenhaus dann operieren lassen, in dem ich selbst gelernt habe und hatte da einfach ein bisschen andere Chancen hinter die Karte zu gucken. Und da sagte man das dann auch, dass aus diesem Krankenhaus einfach bestimmt 3 Patienten pro Woche kommen in das neue Krankenhaus dann, um sich behandeln zu lassen, weil frisch geschehen ist. Und dass dieses Krankenhaus also weit über die Grenzen in Fachkreisen dafür bekannt ist, dass die zwar sehr, sehr, sehr viele OPs machen, um einfach tolle Zahlen zu haben. Und Ja, genau. Sie haben dann auch... Und die Hygiene kostet den Krankenhäusern einfach zu viel Geld und dann verschlampt man das und nimmt in Kauf, dass so und so viele 1000 Menschen jedes Jahr sterben. Genau. So also ist es. Ist mittlerweile die Todesursache Nummer 1 in Krankenhäusern. Unfassbar. Das macht einen richtig wütend. Und man könnte ja etwas dagegen unternehmen. Unsere Nachbarn, die Holländer, beweisen das, dass es nämlich sehr gut geht. Da ist die Todesquote extrem viel geringer als in Deutschland oder die Betroffenheitsquote. Genau. In Münster gibt es auch ein Krankenhaus, von dem weiß ich es sicher. Die machen auch vorab einfach diese ganz simplen Abstriche. Das ist ja, es tut nicht weh und es dauert nicht lange. Und die haben, seitdem sie das eingeführt haben, vor gut 18 Monaten nicht einen einzigen Fall mehr gehabt. Siehst du? Also, so, jetzt hast du aufgrund der Schlampigkeit in einem deutschen Krankenhaus, so muss man sagen, aufgrund der Schlampigkeit in einem deutschen Krankenhaus, hast du dein Bein verloren. Ja. Zahlt dir jemand was dafür? Nein, ich hatte mich erkundigt, aber aufgrund der Tatsache, dass ich an Rheuma erkrankt bin, hätten die immer die Möglichkeit, sich rauszureden, weil ich habe halt eine sehr schwere Form und ich muss Medikamente nehmen, die schon fast, also die in dem Chemobereich eingesetzt werden, die das Immunsystem komplett runterfahren. Und da könnten die sich, wenn die dann ihre ganzen Anwälte auffahren, ja, da habe ich vielleicht nach 40 Jahren weniger raus, wenn ich denn überhaupt recht kriege, als mich dieser ganze Prozess gekostet hat. Unfassbare Zustände sind das. Unfassbare Zustände, man kann beten und hoffen, dass man nicht in ein Krankenhaus muss und operiert werden muss. Ja, und man soll auch seinen Mund aufmachen, wenn einem das auffällt. Also, ja, aber das fällt einem ja vielleicht gar nicht als normalen Patienten so auf. Ja, aber es geht ja schon los, die Putzfrauen haben... Also das liegt gar nicht mehr primär an den Putzfrauen, aber die haben so wenig Zeit pro Zimmer. Und ich habe es selbst erlebt und huschen dann wirklich mit allem. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Zimmer plus Toilette und die Toiletten überall mit einem Lappen. So ungefähr, in jedem Zimmer, ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, das stimmt. Jetzt hast du dein Bein verloren. Wie geht es dir denn jetzt im Moment, zur Zeit? Ja, ich habe die Hoffnung, dass es jetzt langsam etwas aufwärts geht, weil das Problem war jetzt in den ganzen 8 Jahren, dass ich meine Rheumamittel nicht nehmen darf, weil diese Kombination hätte tödlich enden können. Was natürlich heißt, dass das andere Knie, was ja schon 2003 hätte auch operiert werden müssen, meine beiden Hüften und auch mittlerweile die Hände so stark betroffen sind, dass sie sehr wahrscheinlich auch künstlich versorgt werden müssen. Aber das heißt doch für dich bestimmt, dass du eine mega Angst hast, dich nochmal auf einen OP-Tisch zu legen. Ja, also das war auch mein allererster Gedanke, es war bei der Amputation nicht klar, wie hoch sie amputieren müssen. Mhm. Es hätte also sein können, dass ich das fast bis zur Hüfte verliere. Aber mein allererster Gedanke war, als ich aufgewacht bin, das war jetzt erstmal die letzte OP. Mhm. Gar nicht, wie viel ist noch da, ist eine Versorgung möglich? Ja, das ist es. Also ich habe mittlerweile panische Ängste. Das glaube ich. Das hätte jeder von uns. Das hätte jeder von uns, vor allem wenn man sowas mitgemacht hat. Ist denn diese Amputationswunde jetzt gut verheilt? Die ist toi gut verheilt, sodass es so aussieht, dass ja entweder der Keim komplett entfernt wurde oder zumindest im Knochen komplett verkapselt ruht. Mhm. Also ich hoffe natürlich, dass er komplett entfernt ist. Dieser Keim, glaube ich, soweit bin ich informiert, kann Gott sei Dank nicht durchs Blut, durch den ganzen Körper transportiert werden. Oder gibt's das auch? Es gibt es auch. Es gibt ja mittlerweile mehrere von diesen extrem resistenten Keimen. Mhm. Und du hattest Gott sei Dank dann jemanden, also einen Keim, der lokal begrenzt war. Leider nicht. Und das Problem ist dabei auch noch, dass diese Keime gerne schon in vorgeschädigten Bereichen aktiv werden. Mhm. Also ein gesunder Mensch, wo nichts weiter ist, der kann damit viel besser umgehen als das heißt, wo das Immunsystem spinnt. Das heißt, du ganz entwarnt bist du noch nicht. Nein. Besteht irgendwie noch die Sorge, dass er doch irgendwo noch lauert. Ja, vor allen Dingen, ich habe die Antibiotikatherapie jetzt absetzen können und es scheint auch, dass es gut gegangen ist. Ich habe aber immer noch nicht mit meiner Rheumatherapie begonnen und das ist im Prinzip der Knackpunkt. Verstehe. Und die große Sorge, dann bald wieder operiert werden zu müssen wegen der anderen Gelenke. Ja, also das will ich so weit wie möglich nach hinten rausschieben. Ich bin komplett auf einen Rollstuhl angewiesen und auch auf Hilfe im kompletten täglichen Leben, sodass ich das wirklich so weit rausschieben möchte, wie es irgendwie geht. Ich sag mal nochmal, du bist erst 36 Jahre alt. Mhm. Wie geht man denn damit um, dass man in den jungen Jahren schon so angeschlagen ist, krankheitsmäßig? Ja, sagen wir es mal so, wenn ich meinen Mann nicht hätte, der wirklich super zu mir hält und meine Freunde und meine Familie, dann gäbe es mich jetzt nicht mehr. Also dann würde bin ich noch sicher. Ja, das ist eine große Säule für dein Leben und gibt dir sehr viel Energie und Halt. Ja, weil ich habe es in meinen Berufsjahren, ich habe auf einer Krebsstation gearbeitet, also häufig erlebt, dass selbst nach 30 Jahren Ehe die Männer verschwunden sind, wenn der Frau die Brust amputiert wurde. Also, habe ich hier auch schon gehört. Solche schlimmen Geschichten. Ja, ja. Ja, also aber... Sandra, Mensch, dann wünsche ich dir aber so von Herzen, dass der Keim absolut platt ist. Ja. Und dass du noch so lange wie möglich ohne OP auskommst und dich jetzt ein bisschen mal erholen kannst nach den furchtbaren Strapazen der letzten 8 Jahre. Ja, das ist lieb, danke. Wünsche ich dir von ganzem Herzen alles, alles Gute, dir und deiner Familie. Ja, danke schön. Ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, Sandra. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, um 1.33 Uhr machen wir weiter mit... Wie spreche ich das jetzt aus? Stipe? Hallo? Ja, hallo, hier ist Stipe. Stipe? Ja. Das sagt man schon echt Stipe. Wieso heißt du Stipe? Ja, mein Papa kommt aus Kroatien. Ah, das ist ein richtiger Name. Das ist kein Kosename oder so. Nee, so heiße ich. Stipe, und du bist 29. Genau. Weswegen rufst du an, Stipe? Ja, ich rufe an. Ich bin im Februar aus dem Knast entlassen worden, auf Paragraph 35. Was ist das? Das heißt Therapie statt Strafe. Ich habe 6 Jahre jetzt gesessen. 6 Jahre? Warum hast du gesessen? Wegen Betrug, Einbruch, BTM, Messerstecherei. Also eine ganze dicke Liste von Straftaten. Ja. Hast du Messerstecherei? Hast du einen Menschen angestochen, ja. Wie, mit welchen Folgen? Also es hat für ihn keine Folgen gehabt. Folgen schon, Stich halt, aber keine bleibenden Schäden oder so. Was war denn das für eine Situation, dass du diesen Menschen angestochen hast? Ich wollte sein Geld. Um wie viel Geld ging's denn da? 50 Euro. 50 Euro? Ja. Wo hast du den angestochen? Also in auf der Straße oder wo? Ja, auf der Straße. Erzähl mal die Situation. Ja, es war ganz doof. Ich habe Geld gebraucht für Drogen, hatte keins und... Ja, der Erste, der kam, den habe ich gestochen und gesagt, Geld her. Das war ein x-beliebiger Passant, der da gerade vorbeikam, wo du warst? Ja, ja. Zu welcher Tageszeit? Das war abends so um 12:30. Abends um 12:30, also nachts also? Mhm. Ja, mhm. Klar. Und wie schwer war der Mann verletzt? Halt ins Bein gestochen. Ja, gut, da kann man einen leicht und auch schwer verletzen, je nachdem, wo man da trifft. Also ich habe schon die Arterie getroffen, der ist schon vom Notarzt ins Krankenhaus gekommen. Insgesamt 6 Jahre im Knast gesessen. Ja, das also insgesamt 9,5. 9,5 sogar? Ja. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit, wenn man erst 29 ist. Ja, seitdem ich 17 bin, rein raus. Also 98 bin ich inhaftiert worden, jetzt haben wir 2011. Von den letzten 13 Jahren war ich 9,5 im Bau. Wie denkst du denn jetzt über all das, was so in deinem Leben bisher passiert ist? Ja, jetzt denke ich drüber, dass das halt scheiße war. Die Leute tun mir leid. Mhm. Ich tue mir leid. Mhm. Meine Vergangenheit, Jugend oder so, habe ich ja nicht gehabt. Nee, die hast du weggeschmissen. Ja. Jetzt bist du entlassen worden. Nach Paragraph 35, genau, um eine stationäre Drogentherapie zu machen. Ach so, das Drogenproblem besteht immer noch. Was heißt, das besteht immer noch? Also ich konsumiere nichts mehr. Was? Kein Problem mehr. Ich hatte konsumiert. Was hast du denn konsumiert? Ecstasy, Amphetamine, THC, LSD. Alles außer Heroin eigentlich. Und wie lange hast du jetzt nicht mehr konsumiert? Jetzt mittlerweile seit letztes Jahr September. So lange ist das ja auch noch nicht her. Das heißt, du hast im Knast die Drogen bekommen? Ja. Wie kriegt man die im Knast? Ja, über Beamte, über Gefangene. Und woher hattest du das Geld dafür? Ja, ich habe selber drin verkauft und ja, mir meinen Konsum halt so finanziert. Du hast selbst im Knast Drogen verkauft? Ja. Und hast die hauptsächlich über Beamte gekriegt, die Drogen? Nee, hauptsächlich über Gefangene, aber die wiederum über Beamte. Es kann ja nur über Beamte sein, gehen, ja, klar. Oder? Mhm. Ja, klar. Das ist ja auch gut, ein Ding. Das heißt nur über Beamte, das geht auch über Besuch, über die Mauer. Ach, über die Mauer auch? Möglichkeiten, ja klar. Erzähl mal, was es da noch so für Möglichkeiten gibt. Also Mauer und was noch? Ja, die Mauer gibt's, Beamte gibt's, Besuchsräume gibt's. Also das heißt, wenn man Besuch bekommt, derjenige, der jemanden besucht, der kann was mitbringen. Mhm. Ja. Da wird man nicht so abgetastet und vorher untersucht, dass man da gar nichts reinbringen kann. Also wenn ein Mädchen was in BH reinsteckt, die wird dort nicht nachgeguckt oder so. Mhm. Oder wenn man sich vorne was in die Hose reinsteckt, da gucken die auch nicht. Man muss halt Taschen leer machen und das war's. Mhm. Ja. So, dann hast du das jetzt bis voriges Jahr im September, sagst du, hast du nicht mehr, seitdem konsumierst du nicht mehr. Ja, genau. Und gehst jetzt, warum musst du dann jetzt in eine Drogentherapie gehen? Ich hätte normalerweise noch 16 Monate Gefängnis offen. Mhm. Ich bin im Februar entlassen worden mit der Voraussetzung, dass ich eine Therapie mache. Bin auch in Therapie gewesen und habe dort ein Mädchen kennengelernt. Also Therapie, erstmal eine Psychotherapie oder was? Nee, eine Drogentherapie. Eine Drogentherapie. Mhm. Ja, genau. Das Gericht hielt das für angebracht. Auf jeden Fall habe ich dort ein Mädchen kennengelernt und in der Therapieeinrichtung war das nicht erlaubt. Mhm. Also Mädchen und Jungs, dass die eine Beziehung anfangen. Ich habe mich entscheiden müssen zwischen Beziehung und Therapie. Habe mich dann für die Beziehung entschieden. Mit dem Mädchen raus aus der Therapie. Ja, und? Ja, dann? Jetzt habe ich versucht, mit dem Gericht alles zu klären. Jetzt heißt es vom Gericht, ich muss nächste Woche, also am 4. oder 5., muss ich spätestens in Therapie sein oder ich muss wieder für 16 Monate in Haft. Was heißt denn dann konkret Therapie? Eine Drogentherapie, ja. Eine Drogenentwöhnungstherapie. Ja, okay. Habe ich schon verstanden. Die interessiert nicht, dass ich... Ist die in einer geschlossenen Einrichtung oder kann man da abends nach Hause gehen? Nee, man kann abends nicht nach Hause. Das ist schon eine stationäre. Man hat die ersten 3 Monate gar keinen Kontakt zur Außenwelt. Mhm. Und danach kann man eventuell mal nach Hause fahren oder Briefe schreiben. Verstehe. Was wirst du jetzt tun? Ja, ich werde wohl in Therapie gehen müssen, sonst muss ich 16 Monate in Haft. Ja, was ist mit der Freundin? Ja, das ist mein Problem. Die Freundin wird alleine hier zu Hause sein. Mhm. Ich kenne das Mädchen erst seit seit März. Ja. Ja, und zweieinhalb Monate, die wir uns jetzt kennen. Ich weiß nicht, ob das so eine lange Zeit ist, dass das 6 Monate übersteht. Mhm. Ist natürlich ein Risiko, sehe ich auch so. Aber letztendlich bleibt dir gar nichts anderes übrig, als es zu tun. Ja, aber schwer. Das glaube ich schon. Aber du hast ja gerade sehr richtig gesagt, dass wenn du jetzt dein Leben so im Nachhinein betrachtest, dass da so gut wie alles schiefgelaufen ist und du einen Großteil deiner Jugend so verbrannt hast, vertan hast. Ja. Das ist natürlich jetzt wirklich eine blöde Situation, dass du gerade nun eine Beziehung hast. Und eine Beziehung ist ja auch immer gut, dass man stabil wird und ins Leben zurückkommt. Das ist mir schon klar. Schon. Aber nur wenn ich weiß halt nicht, ob die Beziehung 6 Monate aushält. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich heute wüsste, die Beziehung wird nämlich laufen, ne? Dann würde ich mich eher fürs Gefängnis entscheiden und 16 Monate ins Gefängnis gehen, wie 6 Monate in eine Therapieeinrichtung. Aber dann wärst du noch länger weg im Gefängnis. Ja, 10 Monate. Aber die 16 Monate, die wären für mich definitiv stressfreier wie diese Therapie. Weil ich bin leidenschaftlicher Raucher. Mhm. Und in der Therapieeinrichtung ist Rauchen verboten, Kaffee verboten. Man darf dort also gar keinen Konsum. Ich will dir was sagen, das mag vielleicht stressfreier für dich sein. Aber die bessere Grundlage für deine Zukunft wird die Therapie sein. Weil du hundertprozentig, wenn du in den Knast gehen würdest, wieder in deinen alten Verhaltensmuster zurückfallen würdest. Mhm. Da, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden, ist doch so. Ja. Ja. Schon. Also. Es muss doch normalerweise eine Möglichkeit geben, dass ich eine ambulante Therapie machen kann oder sonst was. Offensichtlich nicht. Wenn das Gericht das so entschieden hat, wird es nicht so gehen. Das ist halt die Härte dann, der du dich ausgesetzt siehst. Ja, ich finde es aber definitiv eine Sauerei. Mensch, Stiepe, pass mal auf. Was du in all den Jahren angerichtet hast, war mehr als eine Sauerei. Mhm. Weißt du? Ich will aber man kann sich ändern. Man kann sich ändern, ja. Und du kriegst ja jetzt auch die Chance dazu. Wenn du jetzt diese Therapie gut machst, und wenn das Mädel ein gutes Mädel ist, wenn die dich wirklich liebt, sage ich dir auch ganz klar, dann wird die auch auf dich warten. Wenn die nicht auf dich wartet, wir reden von 6 Monaten, ne? Mhm. So, dann kannst du die auch vergessen. Dann war die das sowieso nicht. Wenn die aber auf dich wartet, hast du eine tolle Frau an deiner Seite und kannst mit der dann auch gemeinsam was aufbauen. Ja. Wenn du in den Knast zurückgehen würdest, kommst du in dein altes Leben zurück und es ändert sich überhaupt gar nichts. Das ist eigentlich ist es die Chance deines Lebens. Ja. Dass du mit 30 dann, mit Anfang 30 quasi in dem neuen Lebensjahrzehnt dann wirklich auch ein neues Leben anfangen kannst. Ja. Du musst halt immer vor Augen halten, dass du hast eben auch ganz viel Scheiße gebaut. Mhm. Und du hast so viel Scheiße gebaut, dass du vielleicht sogar das Leben von Menschen gefährdet hast. Ja. So. Aber irgendwann ist es dann auch gut, wenn man seine Strafe abgesessen hat und wenn man Therapie gemacht hat, soll jeder eine Chance kriegen. Und die kriegst du. Und die musst du jetzt nutzen. Die musst du jetzt mit harter Hand nutzen. Das ist, du hast es selbst in der Hand, wie dein Leben in 10 Jahren aussehen wird. Ja. So. Hast du recht. Ja, und ich wünsche dir wirklich, wirklich viel, viel Erfolg. Und nochmal, wenn die Frau gut ist, dann hält die zu dir. Und dann freut die sich wie Bolle, wenn ihr euch dann nach 6 Monaten wieder richtig sehen könnt. Ja. Hm? Okay, darf ich noch jemanden grüßen, ne? Du gehst in die Therapie, das versprichst du mir? Ja. So, und dann darfst du auch eine oder zwei Personen noch grüßen. Okay, dann grüße ich noch einen André Jung und meine Freundin, die Melanie. Super. Stiepe, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, dir auch. Dankeschön, danke, tschüss. Hier ist Ina. Hallo Ina. Hallo, ich rufe an, weil ich also vollweise bin. Du bist 18 Jahre alt, ne? Habe ich gerade gar nicht gesagt. Mhm. Ja, 18. Und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also, weil meine Eltern sind so relativ früh gestorben. Und ich habe so niemanden, mit wem ich da so darüber reden kann. Und so. Wie alt warst du denn, Ina, als deine Eltern gestorben sind? Also, meine Mutter, da war ich 6 und mein Vater, da war ich 14. Ah ja, dann hast du aber doch an den Vater sowieso und an die Mutter auch noch eine Erinnerung. Also, an meine Mutter nicht so wirklich. Mhm. Also, eher weniger. Was ist denn da passiert, dass deine Eltern so jung gestorben sind? Also meine Mutter, die ist schon da, die war 38 und die ist halt von einem Tag auf den anderen gestorben. Die hatte einen Herzinfarkt. Mhm. Und mein Vater, der war 58 und der hatte Lungenkrebs. Mhm. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch Geschwister, aber da ist der Kontakt nicht so gut. Also Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, gut, weil es gab ja dann, ich war die Jüngste aus der Familie und dann ist man ja so Papakind. So. Mhm. Das muss doch dann für dich, als 14-jährige junges Mädchen, und der Vater stirbt an Lungenkrebs, das muss doch ganz schlimm für dich gewesen sein. Ja. Das Problem ist ja, also es war schon schlimm, aber so im Nachhinein, also auf einer Seite freut man sich ja dann, also man freut sich nicht, aber man merkt ja, das hat ja über längere Zeit gedauert, man merkt ja, dass es halt immer schlimmer wird. Mhm. Das war ja dann, also auf einer Seite, ich weiß nicht, ob du das verstehst, so ist es ja dann schon so gut für ihn. So. Ja, natürlich, wenn er sich so sehr gequält hat, ist das natürlich dann irgendwann auch eine Gnade, wenn er dann sterben kann. Das hast du schon damals mit 14 so gesehen? Ja, weil man merkt ja, also dann ging man jeden Tag ins Krankenhaus und man hat dann, also einmal konnte er noch reden, dann schon gar nicht mehr, dann lag er nur noch. Mhm. Wie viele Geschwister hast du denn du noch? Drei Geschwister, also Mädchen. Die sind alle älter und mit denen hast du mit allen keinen guten Kontakt? Also mit einer, aber das ist nicht so, dass man redet bei uns in der Familie über sowas nicht. Über so Gefühle nicht. Ja, man sagt einfach, ja, man geht einem geht's gut so. Ah ja. So, obwohl es einem schlecht geht. Was ist denn dann aus dir damals geworden, als dein Vater gestorben ist? Ja, da kam ich in eine Pflegefamilie hier. Wie war denn das für dich? Schrecklich. Also weil alle kannten sich, das ist so, wie alle kannten sich das schon, alle waren schon eine Familie, so gesagt. Und ich kam dann da so, ich war ja schon so, wenn man klein ist, ist das glaube ich nicht so schlimm, aber wenn man dann schon so. Ja, mit 14 ist glaube ich ganz schön. Neue Stadt, neue Klasse, fremde Leute. Ach, war das ganz weit weg von deiner Heimatstadt? Ja, nicht so weit, aber alles trotzdem musste ich die Schule wechseln und sowas. Mhm. Und wie lange warst du dann in dieser Familie? 3 Jahre. 4. Also, du bist gar nicht so lange weg aus der Familie jetzt? Nee, seit einem halben Jahr ungefähr. Also seitdem wohne ich auch alleine. Wie war das denn so dann im Laufe der Zeit mit der Familie und in der Familie? Ja, so, man hat sich zwar eingelebt, aber ich habe nie, also es war nie für mich so eine Familie. Es war immer so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, einfach so. Hast du dich da viel und oft einsam gefühlt? Ja, das auch. Hast du auch für dich, wenn du alleine warst, geweint? Ja, aber das war auch vorher, auch wo mein Vater gestorben ist. Ja, klar. Also, das war nicht so bei uns, dass man sich dann zusammensetzt und dann mal alle geweint hat. Das war so, jeder so für sich. Mhm. Das ist sonderbar. Wenn der Vater war ja für euch Geschwister dann die wichtigste Bezugsperson. Ja. Und dass ihr dann gar nicht eure Gefühle zeigt und dass ihr gar nicht miteinander so reden könnt über das, was. Das war noch nie so. Also auch wo mein Vater, also wenn irgendwas war, wo meine Mutter gestorben ist, also weiß ich zwar nicht, aber ich denke mal, dass das da auch nie so war. Mhm. Weil wir kannten das auch von meinem Vater nicht anders, glaube ich. Seid ihr so erzogen worden? Also Gefühle zeigt man nicht so. Ja, der war auch immer so, der schafft das alles alleine, also nur 4 Mädchen und dann, der hat 12 Stunden am Tag gearbeitet und das war ja dann so. Als dein Vater da vor 4 Jahren gestorben ist, warst du bei ihm in der letzten Stunde? Nee. Also das war so, ich ging morgens in der Schule, also wir wussten zwar, dass er schon krank ist und dann kam halt mein Vater hatte damals eine Freundin, dann habe ich die schon gesehen, also auf dem Schulhof, aber ich habe in dem Moment gar nicht daran gedacht und dann bin ich da halt hingegangen und dann hat sie das halt gesagt. Mhm. Dann sind sie halt ins Krankenhaus gefahren. Hast du ihn denn dann nochmal gesehen, als er schon tot war? Ja, und auf der Beerdigung hat man ihn ja auch nochmal gesehen. Achso, der war aufgebahrt? Ja. Ja. Wie war denn das für dich? Schrecklich. Also ich habe da zwar nicht geweint, weil ich kann das nicht, weil da sind ja dann alle Verwandten und so. Mhm. Ich stand dann da mal kurz, so ein paar Minuten, dann bin ich weggegangen. Mhm. Also habe mich hingesetzt. Nun sind 4 Jahre vergangen. Das ist einerseits eine lange Zeit, aber andererseits auch wiederum gar nicht so lang. Ja. Wie ist denn das so mit dem Traurigsein und der Trauer bei dir? Ja, das ist immer so, wenn jemand sowas erzählt, ja, mein Vater hat dies gemacht mit mir oder meine Mutter, dann sitzt man da halt immer doof oder so, wenn man sich irgendwo vorstellt, fragen die ja mal, was ist mit denen und dann... Genau, und dann denkst du, ich habe keinen Vater mehr, mein Vater ist tot. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du alleine eine Wohnung hast. Ja. Wie lebst du denn so? Was machst du im Alltag? Ja, Schule, also ich gehe noch zur Schule und dann so Freunde. Mhm. So. Was für eine Schule gehst du? Also weiterbildende Schule. Was möchtest du mal machen? Ich mache meinen Realabschluss. Ja? Mit welchem Ziel? Ja. Was möchtest du mal beruflich machen? Weiß ich noch nicht. Noch keine Träume? Also erstmal Realschulabschluss, danach vielleicht Fachabi und dann mal gucken. Genau, dann gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja. Wie finanzierst du dich? Wie finanziert sich dein Leben? Also Vollwaisenrente, ja. Also ja, Kindergeld und Wohngeld kriege ich im Moment. Und da kommst also du der Staat, so gesagt. Und da kommst du so über die Runden? Ja. Du hast gesagt, Freunde. Gibt es denn viele Freunde in deiner Umgebung? Ja, also nicht mit allen, mit manchen ist man besser befreundet, mit denen kann ich auch über alles reden, aber die verstehen das nicht halt immer so, wie ich das meine, weil die Situation nicht kennen. Das können auch, glaube ich, die meisten nicht verstehen, weil die meisten in deinem Alter haben dann noch die Eltern und die Eltern sind dann noch jung und fit und alles ist okay. Und du hast ja schon zwei heftigste Schicksalsschläge hinter dir. Ne? Einmal die Mutter gestorben, da warst du noch sehr klein. Und dann den Abschied vom Vater. Und dann auch noch, was ich auch krass finde, dass das Verhältnis eben zu den Geschwistern nicht gut ist. Wenn das ganz eng und innig wäre, hätte das ja viel noch aufgefangen, ne? An der fehlenden, fehlenden Eltern. Mhm. Hast du einen Freund? Nee. Hattest du schon mal einen? Ja. Aber das war, da konnte man zwar auch drüber reden, aber das ist dann ja auch was anderes. Das glaube ich, dass du da ziemlich alleine stehst und dich kaum austauschen kannst über all das, was so in deinem Leben passiert ist. Ja. Hat dein Vater dir denn Sachen von deiner Mutter erzählt? Ja, so manche Sachen weiß ich noch, aber so, also mein Vater glaube ich direkt nicht, aber so meine Geschwister, also aber jetzt auch nicht so. Jetzt nicht, wie sie war oder so. Nicht, wie sie war, das also weiß ich. Also ich glaube, da hat man nicht, also ich kann mich nicht oft daran erinnern, dass wir mal überhaupt über sie geredet haben. Das war eine Familie, in der wirklich nicht viel gesprochen wurde, offensichtlich bei dir. Ich also weiß nicht. Das wurde dann einfach so hingenommen, glaube ich. Hast du mal im Netz ein bisschen rumgesucht? Es gibt doch bestimmt, könnte ich mir vorstellen, auch so, weiß ich, Foren oder Selbsthilfegruppen von Vollwaisen. Ja, das Problem ist bei mir, ich war schon mal beim Psychologen, aber ich kann mich da nie so öffnen, wenn ich neben der Person sitze. Weil dann, die fragen ja dann, wie geht's? Dann sage ich ja mal gut. Und dann, also, dass es schnellstmöglich vorbei ist. Ach so. Aber das ist schon so dringlich für dich, dass du sogar schon bei einem Psychologen warst. Ja, da war ich kurz, nachdem mein Vater gestorben ist. Also, verstehe. Also direkt danach. Ich meinte gerade auch so mit dem Netz, mit Foren oder mit Selbsthilfegruppen, das ist ja kein Psychologe, da sind ja dann Leute wie du, die dasselbe so erlebt haben. Wäre das eine Möglichkeit, dass du dich mit denen so ein bisschen mal vielleicht austauschen könntest? Ja, muss ich mal ausprobieren, also habe ich bis jetzt noch nicht. Ich bin sicher, dass es das gibt, musst du mal gucken, oder wir können uns ja auch gerade mal gleich schlau machen. Wenn du es erstmal per Internet machst, bist du ja auch noch anonymer, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Aber toller ist es natürlich noch, wenn man sich da mit den Leuten auch treffen kann. Ja. Dennoch können wir ja auch mal überlegen, ob vielleicht doch eine Art von Beratung oder Therapie, therapeutischer Beratung für dich ganz gut wäre. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin da mal drüber sprechen? Nee, ich glaube heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr? Nee. Okay, ich hätte es dir jetzt gerne angeboten. Also. Ja, das ist für mich schwierig, weil ich musste ja, also ich habe ja vorher noch mit jemandem von deiner, ich weiß nicht, von der Redaktion oder so geredet. Das ist für mich schwierig. Aber du redest jetzt mit mir ganz toll und ganz offen. Ja, aber da muss ich mich zusammenreißen. Ach, verstehe. Dann ist das aber ein großer Schritt heute gewesen, sich hier zu melden. Ja, Meinung. Ich habe das auch mal so gedacht, ich habe schon immer mal gedacht, aber dann dachte ich nicht, dass ich sofort durchkomme. Weißt du, ja, da hast du Glück gehabt. Ina, weißt du, alle Seiten, selbst die traurigsten Geschichten haben auch noch irgendwie gute Seiten. Das Gute, glaube ich, an deiner Geschichte ist, dass du mit deinen 18 Jahren sehr früh und reif sein wirst und das Leben siehst, wie andere 18-Jährige das auf keinen Fall sehen können, weil du schon so viel erlebt hast. Ja. Und ich glaube, das wird dir sehr in deinem weiteren Lebensweg helfen, beruflich, schulisch, weil du einfach reifer bist als Leute andere Leute in deinem Alter. Ja. Das ist ein schwacher Trost, ne? Ja, also. Ja. Ja, ich merke das ja auch so an meinem Umfeld. Ich fühle mich immer so erwachsener als die anderen. Genau. So. Ja. Mit dir kann man wahrscheinlich ernster reden als mit manch einem anderen 18-Jährigen, ja. Also Ina, wenn du jetzt mit meiner netten Psychologin Sabine nicht sprechen möchtest, aber das ist auch völlig in Ordnung, wenn du es nicht möchtest, dann geh doch mal ins Internet und guck dich mal so ein bisschen um. Google mal ein bisschen nach Vollwaisen und so, vielleicht gibt es da ganz gute Tipps, wo du dich hinwenden könntest, vielleicht auch in deiner Umgebung. Ja. Ja? Also, finde ich sehr mutig, wenn es dir so schwer gefallen ist, hier anzurufen und dass wir beide gesprochen haben. Bist ein sehr nettes Mädel, finde ich. Und ich glaube, dass du einen guten Lebensweg machen wirst. Bin ich ganz sicher. Danke. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke, gleichfalls. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, 1.54 Uhr und hier ist Domenica. Die ist 25. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi. Domenica, um was geht's bei dir? Um Beziehungsprobleme natürlich. Natürlich. Ja, natürlich. Was ist denn los? Also, ich hab eine Beziehung hinter mir, die lief 9,5 Jahre. Das war mein erster und auch einziger Freund. Sehr lange. Ja. Auf jeden Fall, ja, ich war damals 13, als wir uns kennengelernt haben. Ja, und dann haben wir uns nach 2,5 Jahren irgendwie getrennt, weil wir uns auseinandergelebt haben. Das ging überhaupt nicht mehr. Wir haben uns nur noch gestritten und gar nicht mehr miteinander geredet. Und er hatte halt auch ein sehr schlimmes Drogenproblem und und dann ging das halt so. Aber ihr seid ja wieder zusammengekommen. Ja, das war dann später. Wir hatten dann noch eine Tochter zusammen, die ist nach 3,5 Monaten am plötzlichen Kindstod gestorben. Mhm. Und ja, dann fingen die ganzen psychisch war ich am Ende. Ich bin irgendwie in Alkohol und Tabletten verfallen, hatte Depressionen, Psychosen und manisch-depressiv war ich auch. Hatte 13 Klinikaufenthalte in 6 Jahren hinter mir. Ach du Gott. Also richtig angeschlagen seelisch. Also ganz, ganz schlimm war das. Ja, irgendwann mal konnte er es dann auch nicht mehr mitmachen und dann haben wir uns halt nur noch gestritten und dann habe ich halt mit ihm Schluss gemacht. Ja. Dann ging das noch hin und her, ja, und dann irgendwann mal fing die Phase an, habe ich nur noch getrunken und irgendwie Tabletten genommen, Schlaftabletten überwiegend, 5, 6 Stück am Abend, habe 20 Stunden am Tag geschlafen und irgendwie 14 Bier am Abend getrunken. Das ist ja krass, du bist jetzt 25. 25, bis zu welchem Alter warst du so angeschlagen? Bis vor einem Jahr. Bis vor einem Jahr. Und wie geht es dir heute? Sehr gut. Sehr gut. Und was sind das heute für Probleme, für Beziehungsprobleme? Ja, also es war damals nur so, vor einem Jahr war es nur so, da kam er irgendwie einmal im Monat, hat mit mir geschlafen und ist morgens abgehauen, hat mir ein paar Zigaretten hingelegt und war weg. Und dann hat er sich einen Monat lang nicht gemeldet. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, meldest du dich nicht mehr bei dem und so. Und dann jedes Mal bin ich drauf reingefallen und habe mir mehr versprochen. Das heißt, du hast heute immer noch Kontakt mit dem? Ja, dann jetzt seit letztem Jahr, seit dem ersten Weihnachtstag haben wir uns irgendwie geschrieben, ja, und dann kam er und dann fing das an. Und jetzt kommt er irgendwie so alle 2 Wochen einmal. Ja, und es ist halt eigentlich so eine Wochenend-Sex-Affäre. Und jetzt hat er mich die ganze Zeit immer versetzt. Zum Beispiel heute wollte er kommen, hat mich wieder versetzt und in 2 Wochen hat er mich 8-mal schon wieder versetzt. Und irgendwie regt mich das auf, aber gefühlsmäßig kann ich mich da irgendwie nicht irgendwie so... Hab ich das richtig verstanden, dass letztendlich dass dir diese Beziehung in den Jahren davor offensichtlich überhaupt nicht gut getan hat? Nee, gar nicht. Du bist deshalb so schwer erkrankt, seelisch. Ja, sicher, sicher. Klar, also er hatte seine Drogenprobleme, ich hatte meine Alkohol- und Tablettenprobleme und es hieß immer nur, ja, änder dich. Warum machst du nicht ganz Schluss mit diesem Mann, um einen Strich unter diese Episode zu ziehen? Meinst du, das wäre besser? Würde ich fast von meiner ersten Einschätzung her sagen, ja, was du mir gerade schon in der Kürze der Zeit erzählt hast, was du mitgemacht hast und durchgemacht hast an seelischen Erkrankungen. Und wenn das offensichtlich alles zusammenhing mit diesem Mann, ist das ja, da schreit es ja geradezu danach, überhaupt keinen Kontakt mehr zu haben und ein neues Leben anzufangen. Vor allen Dingen, wenn es dir jetzt gut geht, damit es dir nicht wieder schlecht geht. Ja, es ist auch wirklich nur eine reine Enttäuschung. Also es ist jedes Mal das Gleiche und dann verzeiht und heute schon wieder die gleiche Geschichte. Und ja, umso einfacher müsste es dir doch fallen, vor allen Dingen, wenn er dich jetzt auch noch so enttäuscht, dass du sagst, du komm, ich bin 25, es gibt da noch andere hübsche Jungs auf der Welt, ich gucke mich jetzt um und das ist jetzt wirklich ein Kapitel meiner Vergangenheit. Ja, ich glaube, das wäre das Klügste, weil wirklich glücklich mit dem werden, er wird sich nicht ändern, es wird nur noch schlimmer. Er hat jetzt angefangen zu koksen. Und ja, raus aus der Beziehung, aus dem Kontakt, Beziehung ist es ja nicht mehr. Nee, Domenica, doch, die Sendung ist gleich rum. Ich kann dir nur wirklich sagen, so von dem, was du jetzt mir erzählt hast, raus aus der Beziehung und guck nach vorne und versuche einen Neuanfang, einen richtigen Neustart ohne diesen Mann. Okay? Okay, alles klar. Alles Gute von Herzen und viel Glück. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. In der Technik, heute Nacht, Moritz Güldenring. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, mein Hobby wurde mir zum Verhängnis. Und ich möchte gerne mit euch reden, die wegen ihres Hobbys ein großes Unglück erlebt haben. Was auch immer. Wenn ihr darüber gerne mit mir sprechen wollt, dann ab 0 Uhr bitte anrufen. 0800 220 5050 oder mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht und sage Tschüss, bis morgen. Bye, bye.